Das ist es. Die Power von Nintendo 64. Die treibende Kraft der neuen Dimension von Videospielen, die alles bisherige in den Schatten stellt. Kein System wird in absehbarer Zeit Vergleichbares bieten können. 360-Grad-Bewegungen in jede Richtung. Echte dreidimensionale Grafik in einer Qualität, die euch umhauen wird. Digitaler Stereo-Sound und eine unglaubliche Spieltiefe. Und das ist längst nicht alles. Plug and Play. Einfach einschalten und los geht's. Keine lästigen Ladezeiten, der Spielspaß kann sofort beginnen. Der multifunktionale Nintendo 64 Controller mit eingebautem Analog-3D-Joystick ist einfach revolutionär. Der Controller enthält noch eine weitere faszinierende Neuheit, das Nintendo 64 Controller Pack Speichermodul. Übrigens, der in die Konsole integrierte 4-Spiele-Adapter erlaubt bis zu 4 Spielern gleichzeitig zu spielen. Und jetzt heißt es festhalten. The New Dimension of Fun. Nintendo Cast. Hallo und herzlich willkommen zum KKK, das kolossale Konsolen-Kompendium hier beim Nintendo Cast, unsere Erfolgsreihe Nummer 1. Mein Name ist Benjamin, mit mir dabei ist heute der Ivo. Hallo Ivo. Hallo Ben, hallo Hörer. Und unser geliebter Magnus. Hi Magnus. Hallo Benjamin, hallo Ivo und hallo Hörer. Worum geht's denn heute genau? Ums N64, gell? Richtig, das N64 ist ja eine unserer geliebtesten Nintendo-Konsolen. Eigentlich für viele der Turning Point in ihrer Videospielerkarriere. Aber bevor wir darauf zu genau eingehen, einmal ein paar kurze Details zum KKK. Das KKK ist eine Serie bei uns. Es ist sozusagen ein Konsolenlexikon, wo wir ganz ausführlich auf die Entstehungsgeschichte der großen Konsolen, Heimkonsolen wie auch Handhelds eingehen. Wir haben das bis jetzt mit dem NES gemacht und auch mit dem Super Nintendo. Jetzt ist das Nintendo 64 dran und bald geht es auch schon weiter. Wir gehen also nicht nur auf die Entstehungsgeschichte ein, auf das Design, welche Spiele wirklich super sind. Wir gehen eigentlich auf alle Details ein, die ihr über das Nintendo 64 wissen wollt, warum der Analogstick kein Analogstick ist, warum das Rumble Pack das Feature war der Konsole, warum es 4 Controller Ports gab und so weiter und so fort. Aber bevor wir uns da reinschmeißen, müssen wir wissen, das Ganze fängt Anfang der 90er Jahre an, nämlich im Jahr 92 oder im Jahr 93. Und Ivo, was war denn da los auf der Konsolenlandschaft? Ja, wo stehen wir? Die 16-Bit-Ära steht vor ihrem Ende. Nintendo hat es erneut geschafft, Marktführer zu bleiben, hat aber derweil sein tolles Nintendo-CD-Projekt endgültig in der Schublade verschwinden lassen. Sony ist drauf und dran, in den Videospielemarkt einzusteigen mit der PlayStation und die Nummer 2 Sega bereitet seine nächste Konsole vor. Heute also der Fall des Titan. Und bevor so eine Konsole überhaupt dem Ende sich neigt, wird ja schon längst vorher über eine neue Konsole nachgedacht. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der Entwicklung. Alles fing an mit der CPU, also dem Hauptprozessor. Und der wurde designt von Silicon Graphics, kurz SGI. Und das war ein Workstation-Hersteller und die haben unter anderem auch OpenGL mitentwickelt. Workstations, muss man ganz kurz dazu sagen, sind so frühe Supercomputer, die dann eingesetzt wurden, die mehrere Zehntausende Dollar gekostet haben und die eingesetzt wurden, um so Effekte, Spezialeffekte in Hollywood-Filmen zum Beispiel zu produzieren oder auch selber Videospiele zu entwickeln. Und das hat natürlich Nintendo auch in der Marketingkampagne später ausgenutzt, dazu aber dann mehr, dass eben das N64 sozusagen die kleine Workstation für zu Hause ist. Auf jeden Fall hat dieses SGI 1992 MIPS Technologies aufgekauft. Das ist ein anderer Hersteller für CPUs und die haben dann auch in Kollaboration sozusagen diese 3D-CPU, also diesen Prozessor für das N64 entwickelt. Eigentlich war das CPU-Design erstmal generell dafür ausgelegt, auf dem Konsolenmarkt vertrieben zu werden. Das ursprüngliche Design wurde zuerst sogar Sega angeboten, diese lehnten aber ab, da es noch Fehler enthielt. SGI machte sich dann schnell dran, diese zu beseitigen, aber Sega entschied dann letzten Endes, dass man das CPU-Design nicht nimmt. Wahrscheinlich, weil Sega of America und Sega of Japan sich einfach nicht einigen konnten. Dann landete das CPU-Design letztendlich bei Nintendo und 1993 begann Project Reality. Man glaubte damals echt bei Nintendo, diese CPU könnte CGI-Grafiken generieren. Also die eben schon angesprochenen computergenerierten Effekte von Hollywood-Filmen der damaligen Zeit. Naja. Ja, man war immer schon ein bisschen größenwahnsinnig bei Nintendo. Wir haben das ja beim Super Nintendo KKK auch gehabt, dass eigentlich ein 16-Bit-System oder eigentlich ein 8-Bit-System als 16-Bit-System verkauft wurde. Und jetzt wird eben sozusagen auch der Prozessor viel, viel zu hoch gegriffen. Und so kam es dann, dass man 1994 dieses Project Reality System für Europa und für Amerika ankündigte. Und das hieß damals noch Ultra 64. Und Ultra war dann wohl die Anspielung auf die ganzen vielen Ultra-Sachen, die der Herr Gunpei Yokoi für Nintendo mal entwickelt hat. Da gab es dann den Ultra Grab und den Ultra was weiß ich und alles hieß irgendwie Ultra und jetzt eben auch die neue Nintendo-Konsole. Dann schon im Frühling des gleichen Jahres 1994 gab es dann den ersten Designentwurf der Konsole, also diese flache Matte mit den vier Ständern. aber dann kam der große Schock. Jeder hat gesehen, Nintendo setzt nicht auf CDs, sondern immer noch auf Module und die Konkurrenz Saturn und die PlayStation setzten eben schon CDs ein und das war ja schon mal der erste große Rüttler, der da durch die Gemeinde ging, weil CDs waren ja eigentlich modern und hatten viel mehr Speicherplatz, aber Nintendo wollte das nicht und der Grund war vor allem, weil Miyamoto mit gesagt hat, dass Kinder mit CDs nicht so gut umgehen können. Ich weiß nicht, wie er das genau meint, ja, aber anscheinend hat er verstanden, die essen, dass die dann das falsch oder so rum reinstecken, ja, oder was weiß ich, oder das als Untersetzer benutzen. Module wären einfach für Spiele und vor allem für Kinder auch einfacher zu handhaben. Und deswegen setzte Nintendo damals auf Module. Und es war natürlich auch Sache der anlaufenden Raubkopiererei, wo die Module bei weitem nicht so einfach nachzubauen waren. Jetzt schwenken wir kurz ab. Am 22. November 1994 launcht der Sega Saturn in Japan und 3. Dezember gleichen Jahres gleich die PlayStation hinterher. Aber zurück zum N64. Genau, wir müssen nämlich dazu sagen, beim Nintendo 64 sind wir immer noch in der totalen Anfangsplanungsphase und die Konkurrenz hat schon die nächste Generation auf den Markt geworfen. Also wir müssen da kurz jetzt sagen, 1994 kam gerade mal so das Hefner Fun Set 2 in Europa raus und wir haben immer noch Super Nintendo ganz weit oben auf der Einkaufsliste der ganzen Eltern und der ganzen Nintendo-Fans. Und trotzdem, die Konkurrenz ist nicht still und bringt Systeme auf den Markt, die das Super Nintendo bei weitem überflügeln. Und Nintendo hat noch nicht mal richtig angefangen. Das ist unglaublich. Dann gab es, oh Wunder, das erste richtige Bild von der Konsole, nachdem, wie gesagt, schon die Konkurrenzsysteme gelauncht waren. Und zwar gab es ein Bild mit dem Logo und einem Modul. Wow. Eigentlich sollte die Konsole dann Anfang 1995 enthüllt werden, aber das verzögerte sich dann wieder bis zum 24. November desselben Jahres. Zu diesem Zeitpunkt waren, wie gesagt, die anderen Konsolen schon lange erschienen inzwischen, über ein Jahr draußen und Nintendo war drauf und dran, schon das zweite Weihnachtsgeschäft zu verpassen. Auf einer Ausstellung in Japan zeigte Nintendo nun das Nintendo 64, das war der damalige Name für Japan, und man hatte ja schon ein wenig gemunkelt, ob es nicht Ultra Famicom heißt als Namen, weil damals ja noch das Super Nintendo und auch das NES, dieses Famicom im Namen mit drin hatten. Eigentlich wollten 11 Spiele gezeigt werden, aber es wurden nur 2 Spiele gezeigt, weil Hiroshi Yamauchi, das ist der Präsident von Nintendo damals in Japan, hat einmal alle Demos noch weggeschmissen. Ja, wir zeigen bloß die 2, weil die anderen, die waren einfach nicht fertig. Ja, und man kann auch schon mal hier so ein bisschen foreshadowen. Das war auch bei dem Release so, dass die Spiele einfach kurz vor Release dann nochmal weggenommen wurden und einfach nur ein ganz paar Spiele rausgekommen sind. Aber Benjamin hat gerade gesagt, es wurde auf irgendeiner Messe präsentiert. Man muss da festhalten, 1995, wo das jetzt angesetzt ist, war noch die Space World ganz groß im Kommen, also Nintendos hauseigene Messe, die im November immer stattfand. Und da wurde das dann eben enthüllt. Es war also eine Messe, die sich nur um Nintendo drehte. Es kamen nach der Messe dann auch die ersten Zweifel ob Nintendo überhaupt den Erwartungen standhalten konnte und der angepeilte Termin gehalten werden könnte. Ebenfalls spricht Yamauchi in seiner jährlichen Rede auf der Messe bereits das Nintendo 64 DD an, mehr dazu später im Podcast, und nennt es die Antwort Nintendos auf die CD. Ja, super Antwort. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz irgendwie einhaken, und zwar als das Nintendo 64 als Ultra 64 präsentiert wurde und wirklich nur das Bild der Konsole bestand und der Controller auch gezeigt wurde, da war ich schon so gehypt. Nintendo hat ja in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, das eigene Club Nintendo Magazin gehabt und auch in Amerika gab es das Nintendo Power Magazin. Und diese Hefte haben es so gut verstanden, Marketing für diese nicht vorhandene Konsole, die einfach nur als Äußeres existierte, wo es einen Controller-Entwurf gab, der auch hinterher nochmal ganz krass verändert wurde an einigen Stellen, so einen Hype aufzubauen, dass ich zumindest es kaum erwarten konnte, so ein Ultra 64 in der Hand zu halten und auch wirklich zu erleben, wie man die 360-Grad-Bewegung in alle Richtungen, wie wir es im Intro gehört haben, einsetzen konnte. Wirklich sehr, sehr gut durchdacht eigentlich, die Strategie mit nichts sehr viel Hype hervorzurufen. Die ersten brauchbaren Fotos vom Event brachte dann aber zwei Tage später die 1998 eingestellte US-Zeitung Game Zero. Und zwar brachten die ersten Fotos ins Internet noch lange bevor dann später das offizielle Club Nintendo Magazin endlich mal die ersten, ja, Propaganda-News brachte. Diese Fotos kann man übrigens heute auch noch abrufen. Also ich habe mit 10 Jahren noch kein amerikanisches Internet gelesen, leider. Sonst wäre ich wahrscheinlich dahingeschmolzen vor den Bildern. Ja, vor allem auch vor Mario 64, denn das war damals da. Zuerst richtig zu sehen. Es gab Controller zu sehen in allen möglichen Farben. Und Ivo, dein Lilith Wars in der Alpha-Fassung. Ja, das sah auch noch ganz anders aus. Wave Racer auch. Wave das war noch irgendwie so F-Zero-Style in, ja, Hausumgebung mit ein bisschen Wasser auf dem Boden. Das sah lustig aus, ne? Also die Bilder waren wirklich der Hammer. Wave Racer war auch wirklich F-Zero, die Autos in dem Wave Race-Spiel. Es sah wirklich abgedreht aus. Naja. Aber es sollte, denke ich, auch die Power der Konsole zeigen, denn diese Wellenform, das war halt damals, das konnte man wirklich bloß mit dem N64 da machen, das war die leistungsstärkste Konsole. Aber es geht nicht nur um Grafik und um, wie das alles ausschaut, sondern es geht darum, wie sich das Ganze spielt. Und auf einer Japanese Trade Show, also auf einer japanischen Verkaufsshow, wurde dann zum ersten Mal Super Mario 4. Die Japanese Trade Show. Benjamin, also du musst, glaube ich, nochmal Nachhilfe in japanischer Messewissenschaft Naja, Messologie. Da gab es dann eine Demo zu sehen von Super Mario 64 und das ließ nun wirklich alle Zweifler verstummen. Also ja, wie wir dann alle verstummt sind, wo wir es dann zum ersten Mal gespielt hatten. Unser Freund das Patentamt oder unser Freund das eingetragene Warenzeichenamt hat dann Nintendo dazu veranlasst, am 1. Februar 96, also ein paar Monate später, bekannt zu geben, dass das Ultra 64 tot war. Es hieß dann auf der ganzen Welt nur noch Nintendo 64. Und das ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, dass irgendwo das Ultra schon im Namen war und einfach irgendwelche Hersteller das nicht wollten. Und wer war das? Hudson? Hudson Soft? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendein Hersteller hat sich Ultra patentieren lassen für irgendeine Ultra-Serie. Dürfte das in den USA überhaupt als Ultra rauskommen? Könnte es doch Ultra auch irgendwie verboten im Produktnamen inzwischen? Tja. Genau, also es gibt 1000 Gründe wahrscheinlich, vielleicht auch, weil Japaner kein R aussprechen können und dann immer Ultra sagen würden oder so. Auf jeden Fall kommt dann 9 Tage später, am 10. Februar, eine Pressemeldung von Square raus, Square Enix, die es heute gibt, früher Square, die Final Fantasy zum Beispiel programmieren, haben dann bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für Nintendo-Plattformen entwickeln werden. Und zwar, weil Nintendo auf Cartridges setzt und nicht auf CDs. Und das dürfte euch Nintendo-Fans also auf jeden Fall bekannt sein. Ich sag's nochmal. Und es dürfte euch Nintendo-Fans auf jeden Fall bekannt sein, dass Square sich eben da gegen Nintendo entschieden hat. Aber es ist wirklich der einschneidende Punkt. Ab da geht sozusagen der Dritthersteller-Support für das Nintendo 64 den Bach runter. Weil wenn die das sagen, wenn Square sagt, wir unterstützen die Plattform nicht, dann haben auch andere Leute gesagt, wir auch nicht. Ja, um dem jetzt entgegenzuwirken, kauft Nintendo dann ruckzuck mal 25% der Anteil an Rareware, kurz bevor man launcht, um sich noch hier, ja, Rare dann als Second Party zu sichern. Ein absoluter Glücksgriff, kann man jetzt wohl im Nachhinein sagen. Am 23. Juni 96 startet dann die Konsole in Japan, aber bevor wir darauf jetzt eingehen, nochmal tief durchatmen, denn jetzt kommen wir zu den Hardware-Specs. Hardware der Konsole ist ein wichtiges Thema für uns, für das KKK, für das kolossale Konsolenkompendium und deswegen haben wir unseren Experten da, den Ivo. Ihr könnt das jetzt anhören oder nicht. Wenn ihr so wie ich seid, dann spult er vielleicht ein wenig vor. Er hat gesagt, er macht es ganz interessant. Ich freue mich jetzt schon drauf, was zu lernen. Ivo, schieß los. Ja, heute ganz wichtig die technischen Details, denn die erklären im Endeffekt auch so ein bisschen, warum die Konsole dann floppte, weil sie eben sehr schwer zu programmieren war. Aber gehen wir doch erstmal die Fakten auf dem Papier durch. Wir haben also die CPU, MIPS R4300i, bla bla bla. Das übliche, tolle, so, jetzt kommt der was man halt da hinten dran hängt, um irgendwie zu beeindrucken mit immer größeren Nummern. Ist aber im Endeffekt eine Billigversion, denn die hat nur 32 Bit. Na toll. Aber sie hat schon mal 94 MHz Takt. Im Vergleich, die PlayStation 1 hatte nur 33 MHz und da war die Grafik schon integriert. Ja, was ist denn integrierte Grafik? Wir sollen ja jetzt hier, also wir haben das Konzept uns erarbeitet, dass wir Ivo fragen, wenn wir was nicht verstehen. Aber ich glaube, viele unserer Hörer verstehen nicht, was ja, eine integrierte Grafik ist. Das ist in dem Fall, oder? Dass die PlayStation nur einen Prozessor hatte und der hat auch die Grafikberechnung und alles andere gemacht. Okay, und das Nintendo 64 nicht? Das Nintendo 64 hatte zwei. Wir hatten den Hauptprozessor eben schon erwähnt, den mit 94 MHz, also schon dreimal so gut getaktet wie die PlayStation 1 überhaupt insgesamt. Und dann haben wir den Co-Prozessor, das ist jetzt ein echter 64-Bit-Prozessor mit nochmal 62 MHz, also nochmal doppelt so viel wie die PlayStation. Der hat Grafik- und Audioberechnung übernommen. Und die Besonderheit der beiden Prozessorteile des Co-Prozessors, der war also intern in zwei Einheiten aufgeteilt, das waren Vektorprozessoren. Was ist das? Ein Vektorprozessor, der kann... Ja, na, wie erkläre ich? Na, Sekunde. Ein Vektorprozessor, das ist kein normaler Prozessor, sondern der kann viele Operationen auf einmal anwenden. Beispielsweise, wir setzen irgendwie ganz viele Zahlen auf eine neue Zahl. Ein normaler Prozessor muss die einzeln abgehen, nach und nach, und jede Zahl einzeln setzen. Der Vektorprozessor macht das in einem Rutsch und ist deshalb viel schneller, in der Theorie. Also wie ein Dual-Core. Das ist nochmal was anderes. Wie ein Dual-Core. Okay, na gut. Allerdings hatte dieser 64-Bit-Modus diverse Nachteile, zum Beispiel, wenn man dann Zahlen da drin speichern will, brauchen die auch mehr Speicherplatz und so weiter und so fort, dass die meisten Spiele im Endeffekt nur 32-Bit benutzten. Ja, so. Wie, man kann jetzt also einstellen, ob man 32-Bit-Konsole hat oder 64-Bit? Ja, du kannst, beim Nintendo, ja, mehr oder weniger, ja. Als Programmierer. Weil du hast entweder 64-Bit-Daten, wo dann halt wirklich selbst die kleinste Einheit 64-Bit im Speicher braucht und du kannst die CPU umstellen, ach nee, ich will nur 32-Bit, dann rechnet die mit 32-Bit. Und das haben halt die meisten gemacht. Okay. Verstehe ich. Jetzt kommen wir zum RAM, das ist jetzt auch für die damalige Zeit sehr groß, mit 4 Megabyte. Unified Memory soll heißen, es gibt keinen extra Grafikspeicher oder Soundspeicher, da ist auch wieder alles in einem RAM-Ding drin. Also das ist jetzt sozusagen, man hat sich wie bei der PlayStation dagegen entschieden, alles in einem Prozessor zu machen, sondern mehrere Prozessoren. Dafür hat man aber den kompletten RAM zusammengefasst, oder? Also baut man da einen Flaschenhals und... Eigentlich ist das kein Flaschenhals. Dieses RAM hat eine Ansprechbandbreite von 562 Megabyte, was auch die PlayStation auf dem Papier komplett niedermacht. Ivo, Entschuldigung, meine Frage, aber sag mir doch mal, was für mich jetzt richtig wichtig ist. Wie viele Farben konnte das denn darstellen? 16,8 Millionen, Benjamin. Und ich werde jetzt alle einzeln aufzählen. Nein, Spaß. Die Auflösung, das ist dann auch noch wichtig, reichte von 256 mal 224 bis zu 640 mal 680, plus ein paar zerquetschte im NTSC-Modus, also die Fernsehnorm, die in Japan und zum Beispiel in den USA benutzt wird, und im PAL-Gebiet, also Europa und Teil der... Und Rest der Welt teilweise 768 mal 576 Pixel. Dann konnte die Konsole noch einige Besonderheiten, aber dazu kommen wir gleich. Dann hatten wir 16-Bit Stereo. Oh, jetzt wollte ich eigentlich mit meinem Wissen hier glänzen, weil ich schon mal einen Podcast über so Filme gemacht habe. Ja, dazu kommen wir gleich. Das kannst du dann noch alles mit erklären. Na gut. Dann hatte die Konsole 16-Bit Stereo Sound mit Dolby Surround Unterstützung und konnte unter anderem auch schon MP3 abspielen, was allerdings aufgrund des begrenzten Modulspeicherplatzes nicht sehr oft genutzt wurde. Meistens gab es dann MIDI-Gedudel. Und wir hatten so ein halb integriertes Netzteil, das man halt hinten reinsteckte. Ja, das war echt ganz praktisch. Also eigentlich hätten sie es gleich reinbauen können, hätten sie die Konsole noch ein paar Zentimeter, vielleicht ein, zwei Zentimeter länger gemacht. Hätte es, glaube ich, auch nicht rausgerissen, ne? Aber jetzt wollen wir auf die Hardware-Details eingehen. Nochmal tief durchatmen. Ja, aber ich glaube, bis jetzt konnten alle ganz gut folgen. Also wir haben das jetzt, glaube ich, nicht zu schwer erklärt. Jetzt wisst ihr zumindest, was ein integrierter Prozessor ist und warum man Unified RAM im N64 benutzt hat. Ne? Aber jetzt wird's ganz speziell. So, die Entwickler haben, wie gesagt, schon meist nur 32-Bit benutzt. Und ansonsten wurde meist der ganze 3D-Kram auf dem Co-Prozessor gelegt und Sound, KI etc. auf die Haupt-CPU, weil der Co-Prozessor halt 3D am besten darstellen konnte. Der Co-Prozessor war per Microcode. Was ist jetzt wieder Microcode? Microcode ist der Code, der im Prozessor ausgeführt wird und dem sagt, was passiert, wenn der irgendwie Daten bekommt. Dann sage ich, Prozessor macht das, und dann macht dieser Microcode, das ist der Befehl und ich soll das machen, und macht erst dann so. Ist aber am schwersten zu programmieren. Das ist der Code, der von Microsoft programmiert worden ist. Vielleicht. Ja, aber es ist schwer zu programmieren, oder, so ein Microcode? Ja, weil das ist dann komplett Assembler und da hat man wirklich nur irgend so ein paar Mini-Befehle, die dann zu Bytes werden. Also das ist wirklich, ganz unterste Schublade. Also jetzt nicht im Sinne von schlecht, sondern das ist wirklich ganz Grundlagenprogrammierung. Aber dazu kommen wir dann auch noch. Aber dieser Microcode, das war jetzt die Besonderheit. Normalerweise ist der fest eingebaut, aber in diesem Fall konnte man den komplett umprogrammieren. Man hat also ein Modul eingesteckt, das hat gesagt, nee, ich will an der Microcode, hat das geladen. Und wenn man das wieder rausgesteckt hat und die Konsole resettet hat, war wieder der original Microcode drauf. Sehr praktisch. Ja, cool. So. Aber wenn wir das jetzt programmieren wollten, ginge das nicht, oder? Nein, denn Nintendo rückte die ganzen Tools, die dafür nötig waren, einfach nicht raus bis kurz vorm Ende der Konsole. Super. Geiles System, ne? Wir bieten euch eine super Konsole, aber ihr dürft nicht richtig darauf programmieren. Viele Entwickler fanden jetzt, dass der Original Microcode mies war für eine Spielekonsole, denn der war einfach zu genau. Es gab von SGI, also Silicon Graphics Incorporated, zwei vorgefertigte Code-Varianten. Einmal Fast 3D, konnte ca. 100.000 Polygone pro Sekunde darstellen. Magnus, möchtest du erklären, was ein Polygon ist? Ich glaube, das können wir gerade so voraussetzen. Das sind diese Dreiecke, aus denen sich die einzelnen Figuren in der 3D-Welt zusammensetzen. Und es gab Turbo 3D. Wow. Mit 500 bis 600.000 Polygonen. Allerdings mit niedriger Qualität. Vergleich, die PlayStation konnte so nicht auf dem Papier, aber ja, so in einem guten Spiel 180.000 Polygone pro Sekunde darstellen. So, Nintendo erlaubt jetzt aber jetzt nicht, den letzten Code zu benutzen. Ja, mal wieder auf Qualität setzen, aber ansonsten, ja. So, trotz mieser bis überhaupt nicht vorhandener Tools zum Erstellen von dem Microcode gelang es nun doch einigen Entwicklern, zum Beispiel Rare oder Factor 5, eigenen zu schreiben, was man dann auch in den Spielen merkte. Aber dazu kommen wir dann. Also die haben echt sich hingesetzt und den Prozessor umprogrammiert, obwohl sie das nicht durften. Ja, sie das durften es, aber sie hatten einfach nicht die richtigen Tools dafür. Weil sonst hättest du da ein Programm gehabt, was dir zum Beispiel sagt, wenn da ein Fehler ist, wo der Fehler ist und so. Und so mussten die sich halt selbst erstmal ihre Programme schreiben, um diese Programme zu schreiben. Was natürlich unglaublicher Aufwand ist und Geld kostet. Da stehst du doch wie vor so einem Rohrbruch, hast neben dir einen Handwerkskasten und darfst ihn aber nicht nehmen. So ungefähr ist es doch, oder? Und dann muss einer mit den Zähnen sozusagen das Rohr zusammenhalten. Ja, genau. Süß. Und nun muss noch dafür zahlen, dass er es machen darf. So ungefähr. Das war die Situation damals. Jetzt kommen wir zum nächsten Kritikpunkt der Konsole. Und zwar war das der kleine Texturcage. Was ist der Texturcage? Texturen, das sind diese ganzen gemalten Sachen, die auf Böden drauf sind. Zum Beispiel, wenn ihr in Hyrule, in Ocarina of Time. Die Oberflächen. Ja, genau. Einfach das ganze Zeug, was da drauf gepappt ist, ob es jetzt grün, rot, blau oder Grastextur ist. So. Dieser Texturcage ist der Cage, wo die Texturen vom Modul hineingeladen werden, damit sie der Prozessor verwenden kann. So. Der war halt sensationelle 4 Kilobyte groß. Und das war dann im Endeffekt auch der Grund, warum die Texturen auf dem N64 immer so verschwommen waren. Später fand zum Beispiel Rare dann aber auch einen Weg herum, und zwar indem sie direkt auf die ROM zugegriffen haben und so weiter und so fort und das ausgetauscht haben. Das hat man dann zum Beispiel in Conker's Bad Fur Day gesehen, aber am Anfang war halt wirklich alles Matsch. Ja, und Conker's Bad Fur Day ist zum Ende der Konsolenlaufbahn rausgekommen, ne? Also das hat 5 Jahre gedauert, bis die das geschafft haben. Unglaublich. Und dann das nächste Problem mit den Texturen. Das N64 beherrscht trilineare Mipmaps. Was sind Mipmaps? Mipmaps ist ganz einfach. Es kostet normalerweise natürlich Rechenleistung, irgendeine Textur auf eine Oberfläche zu machen. So, wenn die Oberfläche jetzt 500 Kilometer von euch entfernt ist, ist es total schwachsinnig, die Textur in voller Auflösung und mit allen Details darzustellen. Deshalb werden diese Mipmaps erzeugt in 3 Größen. Dann hat man eine Textur, die 100x100 ist, eine 50x50 und nochmal eine ganz kleine. Und je nachdem, wie weit ihr weg sind, berechnet jetzt das System, ich mache diese kleinere Textur drauf oder ich zeige euch die volle Auflösung. So. Es wurde doch vor allem bei Zelda Ocarina of Time gemacht, habe ich gehört. Also die haben das, da konnten wir ja so ewig weit sehen, es gab da weniger Nebel bei Zelda, weil je näher man mit dem Objekt gekommen ist, automatisch wurde dann quasi eine höhere Detailstufe eingeschalten. Ist ja, das so das richtig? Ja, das nennt man dann wieder LOD, Level of Detail, und das beherrschte das N64 auch hardwareseitig. Da musste man also nicht extra rumprogrammieren. So, aber zurück zu den Mipmaps. Oh Mann, so langsam sind es auch für mich genug. Wenn diese verwendet wurden, reduzierte sich dann der Cage, also unser toller Texturcage mit 4 Kilobyte, wir erinnern uns von eben, auf praktisch 2 Kilobyte nutzvollen Speicher. Ja, und das war dann das endgültige Ende für viele Texturen. Und als wäre das noch nicht genug, vermatscht das bilineare Filtering. Oh, noch ein toller Fachausdruck, bilinear, trilinear. Ihr seht, heute ist es wirklich hart, aber auch das erkläre ich euch. Wenn ihr eine Textur auf eine Oberfläche macht und diese Oberfläche so in die 3D-Tiefe nach hinten geht, dann entstehen auf Dauer störende Mustereffekte. So, und indem man das jetzt ein bisschen WOM macht gleich mal die aus. Heute gibt's ganz tolle Techniken dafür, aber damals war halt dieses bilineare Filtering der Höhepunkt der 3D-Kunst, auch wenn es nicht sehr toll war. So, und das matschte dann die Texturen noch mehr. Also hat man einfach alles verschwommen gemacht. Unglaublich. Was ist denn das für eine Technik? Einfach zu sagen, wir haben da so ein Muster und damit man nicht merkt, dass es sich immer wiederholt, vermatschen wir das einfach. Das ist ein super Trick. So, um jetzt Texturen zu sparen, verwendete man noch einen Trick, und zwar bei einfarbigen Objekten verwendete man Gouraud Shading. So, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr macht das Objekt einfarbig, so. Und jetzt wäre es eigentlich komplett grellrot. Jetzt ist das natürlich nicht sehr realistisch, denn wenn das Licht von links kommt, ist es links heller und rechts dunkler. Und dieses Shading berechnet dann für die einzelnen Polygonen Lichtwerte und ja, blendet die so ein bisschen über. Zum Beispiel Mario und Mario 64 hat keine einzige Textur. Ich glaube, naja, bis auf die Augen wahrscheinlich. Aber ansonsten komplett aus einfarbigen Objekten zusammengesetzt. Wie die meisten Charaktere eigentlich damals. Auch der Memory Controller, also das Ding, was den Speicher anspricht und der CPU erlaubt, überhaupt was da rauszuladen, war schlecht designt. Die CPU selbst, die CPU muss über den Co-Prozessor gehen, um überhaupt an das RAM ranzukommen. Soll heißen, CPU, ich will RAM. Dann kann sie nicht gehen, hallo, RAM, gib mir was, bla bla bla. Nein. Ich wollte jetzt so Hand gucken, dann spielt das gar nicht vor. Sondern, hallo Co-Prozessor, sag mal dem RAM, ich will das. Und dann muss der Co-Prozessor wieder bla, zurück und bla. So. Jetzt hatten wir vorhin diese unglaubliche Speicherbrandbreite von 562 Megabyte erwähnt. Die CPU hatte an den Co-Prozessor nur 250 Megabyte Anbindung. Und deshalb war diese mega Speicherbrandbreite im Endeffekt total nutzlos. Also auch wieder verplant. Jetzt kommen wir endlich mal zu einem guten Beispiel, wie man es dann doch richtig machen konnte, und zwar die Star Wars Games von Factor 5. Wenn man die damals gesehen hat, ich hatte mir mal Battle for Naboo ausgeliehen, also da sind einem die Augen übergegangen, mit Unmengen an Tricks wie Texturstreaming vom Modul, eigenem Microcode, selbstprogrammierten Real-Time-Lightning und das alles bei der hohen Auflösung von 640x480, wuschen die N64-Versionen damals mit den PC-Fassungen den Boden auf. Aber das war wirklich schon das war 2000 oder so, also kurz bevor das N64 eingestampft wurde. Das steckte alles in der Konsole, aber Nintendo hat sich gesagt, nein, wir geben denen die Tools nicht, wir machen dies und jenes. Und schon war die Konsole. So, ich glaube, ihr habt jetzt so viel von Ivos Stimme gehört. Ne? Ivo, du darfst jetzt den restlichen Podcast nichts mehr sagen. Benjamin, jetzt darfst du mal ein Fazit ziehen. Was hast du jetzt gelernt aus dieser Unmengen an Wissen, was Ivo jetzt uns gerade aufgetischt hat? Wirklich danke, Ivo, dass du das so fachlich korrekt hier alles erklärt hast. Benjamin. Also nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, muss ich wohl feststellen, dass das N64 allen anderen Konsolen technisch haushoch überlegen war. Wirklich haushoch. Man kann schon fast sagen, es ist eine PlayStation 3 ohne Blu-ray-Laufwerk oder überhaupt CD-Laufwerk. Ja, und jetzt können wir sehen, was mit der PlayStation 3 wird. Wir wissen, was mit dem N64 passiert ist. Also es war eine Technikbombe ohne schlechthin. Aber ich denke auch, dass Nintendo mehr oder weniger versäumt hat, den Entwicklern überhaupt die Werkzeuge zu geben, beziehungsweise zu sagen, ihr dürft es überhaupt alles nutzen, was in unserer Konsole drin steckt. Und es strahlt vielleicht auch in die jetzige Zeit noch etwas rein, dass man da vielleicht sogar von einer Art Arroganz sprechen kann, dass Nintendo sagt, die besten Teile aus ihrer eigenen Konsolen, das behalten wir für uns, da wollen wir gute Sachen mitmachen, und den Drittentwicklern, die sollen mal schauen, wenn die für uns verkaufen wollen oder Spiele verkaufen wollen und was mit unserer Konsole verdienen wollen, dann sollen sie mal selber schauen, wie sie das machen. Und ich glaube, das strahlt in die heutige Zeit mit rein. Also das N64 war wohl, nachdem was mir der Ivo jetzt alles gesagt hat, also wenn du die Werbevideos damals gesprochen hast auf VHS, vielleicht hätten es dann noch ein paar Netz gekauft. Ich wusste noch gar nichts vom N64 damals. Ah, jetzt müsst ihr alle wieder wach werden. Wir haben jetzt nämlich viel zu viel Technik gelernt, und ich weiß jetzt endlich, was trilineares Mipmapping ist, und habe es vorher nicht gewusst. Und jetzt, und ich hoffe, ihr fragt mich nach einer Woche nicht nochmal danach. Genau, aber es ist auf jeden Fall interessant, wenn ihr jetzt einen Freund habt, der sagt, Nintendo 64 war doch total scheiße, dann sagt ihm, hört euch den Podcast an, dann wisst ihr, warum das Nintendo 64 gut ist, und wer von euch technikaffin ist, hat bestimmt auch noch einiges dazugelernt. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar andere Punkte, die wir abhandeln wollen, beziehungsweise die super interessant sind beim Nintendo 64, denn es war ja nicht nur von der eingebauten Prozessortechnik sehr interessant, sondern auch der Controller, die Module und überhaupt das ganze System war sehr durchdacht. Und da fangen wir an mit den 4 Controller-Ports. Eigentlich das Werbeargument Nummer 1 und was auch in den Spielen hinterher sehr gut eingesetzt wurde. Mario Party ist auf dem Nintendo 64 gegründet worden und nicht zuletzt durch die 4 Controller-Ports sehr erfolgreich. Ja, die Konkurrenz hat teilweise bis heute noch keine 4 Controller-Ports. Manche Konkurrenzkonsolen haben auch bis heute kein Rumble. Aber das kommt ja wieder. So, böse, aber böse. Wollen wir mal kurz zu einem kleinen Detail gehen. Diese 3 Buchstaben bei den Modellnummern, die wurden eingeführt, in diesem Falle NUS mit einem S. Und das steht für Nintendo Ultra 64. Die Konsole hat dann immer Modell 00. Oder Magnus. Was? Die Konsole hatte dann immer Modellnummer 001, also NUS 001 und so weiter und so fort. Beim DS war es dann NTR für Nitro und beim GameCube Doll für Dolphin. Da wurden dann immer die Codenamen aus der Entwicklung auf die Produktnummern gepappt. Aber der Controller, Benjamin, jetzt was, wo du dich auskennst. Ey, den Controller, ich habe ihn schon in der Hand gehabt. Er hat so eine M-Form, kann man sagen. Also man hat quasi 3 Zapfen, an die man anfassen kann. Auf den linken war ein Digitalkreuz, das meines Erachtens sehr, sehr gut war, weil es ziemlich groß war und auch ziemlich fest. Weil man es nie erreicht hat, wenn man es brauchte. Also ich konnte das gut anfassen. Ich habe große Finger, Ja, mir hat das sehr gut gefallen. In der Mitte war ein Analogstick, zu dem kommen wir gleich noch. Hinten dran mit dem Zeigefinger hat man dann einen Z-Trigger gehabt, das wäre jetzt von der Wiimote der B-Trigger, und das war ja super cool in den ganzen 3D-Ego-Shootern. Vor allen Dingen war es Ersatz für den L-Button, wenn man den nicht erreichen konnte, weil man den Analogstick brachte. Die hatten meist die gleiche Funktion. Du hat schon so winzige Hände. Du konntest den L-Button nicht erreichen? Na, wenn du das Ding mittig gehalten hast. Ach, wie bist du? Mit dem Kinn kommst du natürlich dran. Nein, das war bloß Spaß. Man musste dann gegen den Fernseher stupsen mit dem L-Button, ja. Es hatte auch einen R-Button, also es hatte überhaupt wieder Schulter-Buttons, genauso wie das SNES damals auch. A- und B-Knopf, es gab ein Vierer gespannt, das heißt 4 C-Knöpfe quasi. Die wurden damals eingeführt, dass man die Kamerawinkel drehen kann, weil es ja ziemlich viele 3D-Spiele da noch mit gab. Aber man konnte sie dann natürlich auch zweckentfremden, dass man dann, was weiß ich, irgendwelche Items mit draufgelegt hat und einen Startknopf. Also es gab eigentlich, von den Entwicklern hieß es immer, es gab einen Buttonmangel, aber ich fand, es gab so viele Buttons auf diesem Controller, gerade durch diese 4 C-Knöpfe noch, dass man wirklich immer genug Knöpfe hatte. Bei Zelda konnte man sich die C-Knöpfe mit Items belegen und so, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also im Gegensatz zu Ivo finde ich auch, dass er sehr gut in der Hand liegt, aber es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, also, ja, das finde ich ja auch, aber die Tatsache, dass man, ja, ich finde gut, dass er liegt gut in der Hand, wenn man ihn so mittig hält. Das heißt, linke Hand Analog-Stick-Bereich und rechter Bereich. Aber wenn man ihn dann an den beiden Seiten hält, dann ist er schlecht. Aber zum Analog-Stick wollten wir auch noch was sagen, ne? Ja, und zwar ist es eigentlich gar kein Analog-Stick. Ha! Er ist nicht analog, sondern heißt, er ist digital. Und wie geht das? Es ist eigentlich eher wie eine Mauskugel. Ja, aber wir müssen erst mal erklären, was analog ist, ne? Was ist analog? Was wäre original analog? Original analog, lass mich nachdenken, ist, wenn die absolute Position von dem Stick mitbestimmt wird. Das heißt, ich weiß haargenau, wo sich der Stick jetzt befindet, in der physischen Lage. Das, was das N64 mitgemacht hat, hat bloß die Veränderungen mit registriert. Beispiel, wenn ihr die Konsole eingeschalten habt und habt den Control-Stick links gedrückt gehabt, also den Analog-Stick in Anführungsstrichen, dann war das dieser neue Nullpunkt. Und sobald er wieder in die Mitte zurückgesprungen ist, weil es war ein Federmechanismus, dass es immer wieder zur Mitte zieht, hat dieser Analogstick quasi gesagt, man drückt jetzt nach rechts. Also es war nicht die absolute Position, die gemessen worden ist, sondern nur die Veränderung, seitdem ich die Konsole quasi eingeschalten habe. Ja, und zwar diese Feststellung, wie denn das verändert wurde, wurde durch Lichtschranken gemacht. Lichtschranken? Hä? Ja, wie in den alten Kugelmäusen. Da sind dann der Analogstick in Anführungszeichen wieder bei an 2 Stangen gebunden und die rotierten so kleine Räder mit Löchern und diese Lichtschranken registrierten dann, wenn da Licht durchkam, wenn diese Löcher vorbeikamen. Und dann wurde immer gesagt, relativ, er bewegt sich jetzt so nach links und dann tue ich zu dieser Position, die ich intern habe, ein paar nach links rechnen und dann sage ich, es ist jetzt leicht nach links geneigt und so weiter und so fort. Und deshalb war es auch digital in dem Fall. Weil wenn so ein richtiger Joystick jetzt wiederum, Der hätte zwei Sachen wie Potentiometer. Das heißt, das sind wirklich so Dinger, wo man dreht und die wissen genau, wo sie jetzt sind. Aber das hat sich Nintendo gespart und auf billige Lichtschranken gesetzt. Mein Gott, das schränkt mich schon als Entwickler und als Spieler schon wahnsinnig ein, oder? Wenn ich das weiß, nur 16.000 Bewegungen. Aber vor allem, es fehlt doch ein Knopf. Wir haben jetzt die ganze Zeit bloß gesagt, wie viele Knöpfe da jetzt auf dem N64-Controller mit drauf waren. Startbutton gab's noch und der Select-Knopf fehlt. Definitiv. Und ich weiß nicht, das war damals, glaube ich, nicht so groß, aber man hat sich schon gewundert, warum braucht man jetzt auf einmal den Select-Knopf nicht mehr. Also man hat sich dann entschieden, dass man sagt, man hat nur noch einen Startknopf. Der Select-Knopf ist wahrscheinlich eh nie oft gedrückt worden. Ja? Da musste man ja schon sagen auf dem Bildschirm, jetzt drück bitte den Select-Knopf, um das und das zu machen. Ja? Also den hat man sich damals erspart. Achso, und der Controller hatte natürlich unten noch den Erweiterungsschacht, bevor wir das vergessen. Aber dazu kommen wir dann später auch noch, wenn wir das ganze Zubehör durchgehen. Es gab wieder mal nur Module in Anführungsstrichen. Die Module hatten nicht annähernd die Größe einer CD, auf denen konnte man 512 Mbit speichern. Das würde jetzt nicht so vielen was sagen. Man kann wohl eher damit was anfangen, dass es 64 Megabyte sind. Also wenn ihr euch einen Film runterladet mit 64 Megabyte oder ein Zaubervideo oder was weiß ich, ja, dann und es hat 64 Megabyte, dann habt ihr die Größe eines N64-Moduls. Super Mario 64 benutzte 64 Mbit. Das sind, Ivo, kannst du das im Kopf ausrechnen? Ist das 1 Megabyte oder? Durch 8 durch 1024, das wären 8 MB. Zelda Ocarina of Time hatte 256 Mbit, das heißt, es wären dann 32 MB. Genau. Nur Conker Bad Fur Day hatte die vollen 512 Mbit, also wieder 64 MB. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch wichtig zu wissen, wenn man sich dann die Spiele auf die Virtual Console laden will. Denn Wii hat ja bloß 512 Megabyte. Das heißt, das größte Spiel, das ihr euch downloaden könnt und wahrscheinlich nie werdet, weil Conker Bad Fur Day kommt nicht auf die Virtual Console, hättet damit 64 MB, die ihr runterladen müsstet. Vorteil, es gibt keine Memory Cards. Naja, fast keine, aber dazu kommen wir später. Schnelle Ladezeiten und die Module waren nicht so einfach kaputt zu machen. Aber der Nachteil war eigentlich, wenn man das Ganze vergleicht, die CDs der PlayStation boten 660 Megabyte Platz, also das Zehnfache. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann gab es die Module eigentlich in Grau, aber es gab auch viel Schwarze, einige Gelbe, zum Beispiel Donkey Kong 64 und Goldene, die Erstauslieferung von Zelda Ocarina of Time und ich glaube auch Majora's Mask und Pokémon Stadium 2, aber das hatte noch Silber dabei. Weitere Farben waren Blau und Grün, also man hat mal wieder aus dem Vollen geschöpft, die Konsole mächtig bunt zu machen. Oh Mann, ich glaube, wir wissen jetzt alles über Prozessoren, Speicher, Mapping und so weiter, wovon wir nachts niemals träumen würden. Aber wir haben euch gerade von der Timeline so ein bisschen weggeholt, als wir gesagt haben, dann kam das Nintendo 64 in Japan raus. Und jetzt springen wir da wieder hin, nämlich zu den verschiedenen Launch-Terminen in den einzelnen Territorien in Japan, Amerika und Europa, direkt nach dem nächsten Jingle. Nintendo 64 wurde am 23. hier läuten die Alarmglocken der Anhänger der Freimaurer, Juni 1996 in Japan gelauncht, anderthalb Jahre nach der Konkurrenz. Wir haben es gerade schon erwähnt, 1994 kamen schon die Konkurrenzkonsolen raus. Jetzt Sommer, wo das totale Videospielloch ist, 1996 für 25.000 Yen und 300.000 Stück waren nach dem ersten Launchtag verkauft. 300.000 Stück, also die Erstauslieferungsmenge. Unglaublich. Bei Sony waren es nur 100.000 am Erstverkaufstag. Sega mit dem Saturn hatte auch 100.000 am Erstverkaufstag. Aber da die ja schon anderthalb Jahre auf dem Markt waren, hatten die beide schon eine installierte Basis von über 2,5 Millionen. Also bei Sony ungefähr 2,6, bei Sega 3,1 Millionen Einheiten. Also es sieht auf dem Papier wieder aus wie ein Erfolg, aber eigentlich hinkt man total hinterher. In den USA erschien das Nintendo 64 dann am 29. September 1996. Ich wüsste jetzt nicht, was speziell an diesem Tag ist. Der offizielle Preis war $199, aber in den meisten Fällen wurde knappe $300 verlangt. Die Erstauslieferung von 350.000 Stück war auch hier sofort weg. Allerdings verkaufte man danach, ja, wieder so ein toller Erfolg auf dem Papier, nur 150.000 weitere Stück in den nächsten 4 Monaten. Also der Hype war schnell verflogen. Man verkaufte am Launchtag genauso viel wie die PlayStation 1 in 13 Wochen. Ja, und wie war der Slogan? Get in or get out? Erinnert mich an Douglas irgendwie. Also so ungefähr, ja. Ich glaube aber, das hat einen komplett anderen Sinn. Das ist doch, bei dieser Douglas-Werbung haben doch irgendwie auch mal, habe ich mal gehört, 50% der Leute geglaubt, das heißt, komm rein und find wieder raus. Ja genau, das wäre die 1-zu-1-Übersetzung quasi. Auch in den USA gab es einen Spielemangel. Bis zum Ende des Jahres gab es nicht einmal 12 Titel fürs N64 und das hat sich mehr oder weniger auch durchgezogen. In Deutschland kam es bei uns am 1. März 1997 raus für 399 D-Mark. Und mein Gott, war das toll, es gab so eine Vorbestellaktion mit so einem kleinen Coupon. Man musste dann 64 D-Mark anzahlen beim Geschäft, bevor die Konsole veröffentlicht wurde. Bei Fedes. Wir haben noch vor dem Podcast besprochen, dass eigentlich alle Fedes, die wir kennen, pleite sind, außer der bei Benjamin im Nebenraum. Nur mal so nebenbei festhalten. Ich habe es bei Fedes vorbestellt. Ja, und mit dieser Anzahlung hat man die Konsole eben bekommen und mein, das war so super als Kind, wenn man da mit 64 D-Mark, das war viel, da hingegangen ist. Es gab zum Launch dann Mario 64 und Pilot Wings und die Wochen drauf kamen dann noch ein paar weitere Spiele. Es wurde aber dann ziemlich schnell im Preis gesenkt, weil ich denke, es hat sich einfach nicht super verkauft. Ja. Also die Hardcore-Gamer haben sich's gleich am Anfang geholt und dann ist es eingebrochen ohne Ende und es ist dann um 100 D-Mark reduziert worden nach nur 8 Wochen und das ist schon der Hammer von 379 D-Mark. Und es gab keinen Ersatz. Es gab keinen Ersatz. Bei der Xbox gab es wenigstens noch 2 Spiele geschenkt und einen Controller, aber hier gab es gar nichts. Und ich war auch einer der Gefoppten und ich habe das natürlich dann meinen Eltern nicht erzählt, die mir die Konsole gekauft haben, dass die dann im Preis gesenkt wurde. Aber ich glaube, andere sind da schon ziemlich auf die Schnauze gefallen. Aber wir können festhalten, wir haben jetzt diese 3 Launches. In Amerika für 199 Dollar, in Japan für 170 Euro ungefähr umgerechnet, in Europa oder in Deutschland eben für 400 Mark beziehungsweise 300 Mark. Und der Herr Yamauchi war zu der Zeit noch Nintendo-Präsident und sein Ziel war es, was er mit dem Nintendo 64 auch erreicht hat, eine Konsole zu produzieren, die in ihrer Herstellung weniger als 100 Dollar gekostet hat. Und in den ganzen Wirtschaftsmagazinen, in was weiß ich, wie die alle heißen, gab es dann eben Interviews mit Yamauchi, der das als Riesenerfolg gewertet hat, dass er Konsolen für die Hälfte des Verkaufspreises herstellen lassen konnte. Also es war die 99-Dollar-Konsole zum Verkaufspreis von 199 Dollar. Unglaublich. Und der wurde gefeiert von den Aktionären, also zumindest in der ersten Verkaufswoche, als eben riesiger Geschäftsmann, weil es normalerweise bei Konsolen so war, auch früher, dass man draufzahlen musste als Unternehmen, aber das Nintendo 64 war ultra günstig herzustellen und deswegen, also ultra, habt ihr gemerkt gleich den Wortwitz, und deswegen war auch diese Preissenkung möglich, nach 8 Wochen um 100 D-Mark einfach im Preis runterzugehen, weil die Konsole sozusagen nichts gekostet hat in der Herstellung. Auch man hat sie gut angepriesen. Wir hatten schon diese Yoshi's Island-Werbung mit den langen Zungen, das sind noch diese zwei Kitties, wo wir schon in mehreren Werbungen mit gesehen haben. Wie sie, ja, was weiß ich, wie soll man das jetzt beschreiben? Sie hatten halt so lange Zungen bekommen wie Yoshi. Mein Gott, das war so blöd damals, ja. Man hat aber auch vergleichende Werbung mitgemacht mit CDs, eine Anspielung auf die PlayStation. CD war dann quasi eine Schnecke, ja, und das Modul war dann das Space Shuttle und da gab es dann ganz tolle Printwerbung drüber, wie sehr auch das Modul, ja, was weiß ich, keine Ladezeiten und es geht auch flott, ja. Geht richtig flott wie die Luzi, ja. Und ja. Die Schnecke war halt, naja, okay, das CD-Laufwerk läuft an und okay, ich lese mal ein paar Daten. 70 Kilobyte Übertragungsrate damals übrigens von der CD. Mit zweifach Speed. Stimmt, jetzt wo du es sagst, kann ich mir darunter was vorstellen. Oh. Aber ihr habt es auch im Intro gehört, Nintendo hat natürlich wieder mit Euphemismen nicht gespart bei der Werbung für den Nintendo 64 und man hat sehr stark den Einzelhandel auch mit einbezogen in diese Marketingaktion, nicht nur mit diesen 64 Mark Vorbestellungen, sondern es gab überall schon diese Nintendo 64 Demo-Station. Ich habe wirklich eine Woche lang, war ich jeden Tag bei mir im Spieleladen und habe Mario 64 Probe gespielt, weil die Konsole noch nicht raus war. Und es gab diese VHS-Kassetten, die verteilt wurden, wie viel 3D hältst du aus und Feel Everything und so, gab es diese Kampagnen, die Nintendo auch richtig viel Geld gekostet haben, weil wer produziert mal eben so Videokassetten. Und die hat wirklich vor allen Dingen natürlich Nintendo-Fans angesprochen, aber diese Marketingmaschinerie existierte. Es gab das Club Nintendo Magazin, was man nicht vergessen darf. Und es gab super coole Sprüche. Ivo hat so ein, zwei seiner Lieblingsslogans rausgeschrieben. Kein System wird in absehbarer Zeit Vergleichbares bieten können. Im Moment hatte die PlayStation nicht schon Jahre vorher das Gleiche und Bessere. Naja, es ist ja die Werbung. Eine Kraft, die unbeschreiblich ist, ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of M. Ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, ich mache mich hier nur lächerlich. Auch wenn sich Nintendo jetzt so diesen Einzelhandel so einbezogen hat, ich glaube, das war die Zeit, wo sie den Einzelhandel richtig vergrault haben. Denn es ist ja für die Spielehersteller und auch für die Konsolenhersteller wichtig, so viel wie möglich Verkaufsfläche zu haben. Sei es im Mediamarkt oder in Saturn oder in diesen ganzen Läden. Je mehr Verkaufsfläche da ist, umso mehr werden da einmal zufällig irgendwo zugreifen. Und das ist eigentlich, da streitet sich jeder drum, wer kriegt mehr Verkaufsfläche. Und mir hat einmal ein Verkäufer erzählt, damals noch beim N64, dass die an der Konsole so 5 bis 10 D-Mark verdienen, an dem reinen Konsolenverkauf, also dass da so gut wie gar nichts dran verdient ist. Und deswegen ist es auch bei unserem Videospielmarkt, das war übrigens kein Fades, das war noch was anderes, ist die Verkaufsfläche ziemlich schnell zusammengeschrumpft, weil man eben nichts verdient hat. Man hat mehr verdient, wenn man da irgendwelche Faschingskostüme hingestellt hat. Und ich glaube, das hat sich auch noch ganz lang mit reingezogen und erst jetzt sieht man doch wieder in den Mediamärkten und in den Saturn, dass wirklich palettenweise Wii-Spiele aufgestellt sind. Also jetzt scheinen ja, die Mediamarkt und Saturn sind ja auch ein anderes Kaliber als ein Fedes, oder? Ja, beim Mediamarkt werden ja auch die Points-Cards für 5 Euro mehr verkauft. Da kommt dann der Gewinn her. Ich denke mal, so hat es doch keinen mehr gegeben. Also selbst im Mediamarkt, diese Gamecube-Spiele, das war doch dieses ganz kleine Abteil, ne? Also wo, oder was weiß ich, oder N64-Spiele, war ein ganz kleines Abteil. Und jetzt schafft Nintendo quasi durch die ganze Werbung, es gibt ja eigene Stände mit Touch Generation, wo nur ein eigener Prospektständer oder ein eigener Ständer mit Spielen nur für Touch Generation da ist. Und diesen Platz, dass die Geschäfte das hinstellen, dem muss man sich erst einmal erkämpfen, denn die Geschäfte könnten da genauso gut irgendwie Windows Vista hinstellen, ja, was sich das gut verkauft glaub, oder auch nicht, ja. Kaufen sich noch weniger Leute. Ja, warum sieht man es nicht? Weil es keiner kauft, ja. Aber wenn sie da irgendwie noch 3 Handys mehr hinstellen, das verkauft sich dann, ja. Oder was weiß ich, irgendwelche MP3-Player. Und da hat Nintendo dann zu beißen gehabt. Irgend so ein Aufsteller für Klingeltöne mit diesem komischen Frosch. Der furzende Frosch, ja. Jetzt liegt es irgendwie an mir, die Überleitung zu schaffen zu unserem nächsten Thema. Ich glaube, das ist völlig unmöglich, denn jetzt geht es um... Ach doch, warte, mir fällt was super, was Gutes ein. Ihr müsst auch immer die Originalspiele in eurem Videospieleladen kaufen, denn beim Nintendo 64 gibt es ja auch einen guten Kopierschutz. Ja, Nintendo hat Tradition gehalten mit ihrem Lockout-Chip. Und diesmal ist der noch heftiger. Und zwar vergleicht jetzt die Checksum der Bootcodes der Spiele. Das erklären wir jetzt nicht im Detail, das ist uninteressant. Es gibt 5 verschiedene Versionen von dem Chips, um es extra schwer zu machen. Und Spiele wie Banjo-Tooie tun, während das Spiel läuft, noch andere Sachen prüfen, um zu gucken, ob sie nicht irgendwie auf einem raubkopierten N64 laufen oder sonst was. Obwohl raubkopiertes N64, was ist das denn? Schwach. Ich glaube, es gab trotzdem die Möglichkeit, sich selber Spiele beschreiben zu lassen. Zumindest gab es das bei so einem Import-Export-Laden bei uns in der Stadt. Da habe ich mir zumindest so einen Wandler gekauft, um NTSC-Spiele abspielen zu können, was wohl relativ einfach war. Aber es gab auch die Möglichkeit, sich so wiederbeschreibbare Module und so einen USB-Adapter dann zu besorgen. Aber das ist wirklich super illegal gewesen. Aber es gab auch die Möglichkeit, das zu umgehen. Aber es wurde eben von Nintendo, eigentlich war das ja auch einer der Gründe, auf Module zu setzen, weil CDs einfach zu kopieren sind und Module eben nicht. Und gerade bei den Preisen für die Spiele. Ja, vor allem, wenn Sony wieder so super Kopierschutz hat, dass wenn man den Rand der CD schwarz anmalt, der Kopierschutz ausfällt. Ja gut, das hat denen ja im Endeffekt was gebracht, ja. Also, dass Nintendo keine CDs mitgenommen hat als Datenträger quasi, hat sie schon mal Square gekostet. Denn die sind dann zu Sony gegangen, die wollten diese FMVs oder diese Videodaten da, wollten die auf CD haben, dass da Videosequenzen in den Spielen abgespielt werden. Die CDs waren sehr viel billiger herzustellen, die haben so 10 Cent gekostet und das Modul hat schon allein $25 gekostet, es zu produzieren. Und es hat noch einige mehr Nachteile gehabt, das Modul. Zum Beispiel dauert es 2 bis 3 Wochen, eine Charge zu produzieren bei Modulen und bei CDs hingegen nur einige Tage. Und das machte das Vorproduzieren schwer absetzbar, denn wenn man so viele hatte und das Spiel sich nicht gut verkaufte, blieb man auf den ganzen teuren Modulen sitzen. Die bezahlt einem natürlich keiner. Nintendo hat das Geld. Nintendo war übrigens der einzige Lieferant für diese Module auch. Also hier auch wieder schön Monopol. Und wenn man zu wenig hatte, konnte man nicht schnell genug nachproduzieren und bis man dann wieder Wäsche hatte, interessierte sich vielleicht schon gar niemand mehr für das Spiel, weil sie sich inzwischen was anderes gekauft haben. Also man hat nicht nur die Entwickler vergrault, sondern auch die Drittpublisher, weil die Publisher eben mehr in dieses Kalkulieren eingebunden waren, wie viele Spiele produzieren wir für welchen Markt, und das ging einfach nicht. Und deswegen sind die alle weggebrochen. Zu allen Seiten gab es auf einmal keine Entwickler mehr für Nintendo-Konsolen, und Nintendo hat sich da einige Strategien überlegt. Zum einen haben sie eigene Entwicklerstudios gegründet, wie zum Beispiel NST, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben, also ein Entwicklerstudio in Amerika, was sich um Sportspiele kümmert sollte und um Rennspiele und so weiter. Und man hat japanische Entwicklerteams entweder aufgekauft, zum Beispiel Hell Laboratories, und sozusagen auch die internen Abteilungen vergrößert und um mehrere Teams erweitert. Also das Research und Development Team 1, was zum Beispiel Zelda entwickelt, bestand nicht mehr aus 200 Menschen, sondern aus 400, und die haben eben nebenbei noch drei weitere Spiele entwickelt, die dann natürlich qualitativ relativ schlecht waren. Aber trotzdem hat man versucht, so viele Spiele wie möglich zu pumpen. Genau, es gab dann auf einmal nicht nur Mario 64, sondern es gab dann Mario Tennis, Mario Party, Golf, Mario Kart, Mario. Genau. Und man hat dann eben auf das Altbewährte gesetzt und dazu gekauft. Natürlich, durch diese Entwicklung hat es auch einige gute Spiele gegeben, wie zum Beispiel Mario Tennis, auf jeden Fall ein Klassiker der Videospielgeschichte auf Nintendo-Plattformen. Aber trotzdem gab es auch einen ganz großen Ausschuss an richtig schlechten Spielen. Und das ist leider dann sozusagen der Zankapfel des Nintendo 64 gewesen. Apropos schlechte Spiele. Sony senkte dann den Preis der PlayStation auf $150 und machte ordentlich Druck. Die Spiele wurden auf $50 gesenkt, und man führte das ein, was bei Nintendo später als Player's Choice bekannt wurde, nämlich das Greatest Hits Label. Und da gab es die Klassiker wie Final Fantasy und Co. für gerade mal $25. Also die Spiele, die jeder schon gebrannt zu Hause hatte, sozusagen. Das ist natürlich eine böse Unterstellung. Nein. Nintendo zog danach und senkte, wie gesagt, den Preis der Konsole mal eben um $100. Das war dann irgendwann 97, Anfang 97 halt, nach dem Launch. Also wir waren jetzt bei $99 in Amerika. Ne? Konnte aber bei den Spielen aufgrund der Module natürlich nicht nachziehen, weil da hätte man dann ja Verlust gemacht. Und das macht Nintendo natürlich nicht, wenn Herr Yamauchi da am Steuer sitzt. 2002 musste Nintendo dann übrigens 150 Millionen Euro zahlen wegen künstlichem Hochhalten der Preise in einigen EU-Staaten zwischen 91 und 98. Das folgte einer zweijährigen Untersuchung der EU-Kommission, in der sich herausstellte, dass die Preise in Deutschland und den Niederlanden bis zu 65% höher waren als zum Beispiel in England. Übrigens sehr interessant auch bei Nintendo, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, jemanden vom Vertrieb zu treffen, sprecht den doch einfach mal darauf an. Der kratzt euch die Augen aus. Also da habe ich mich, weil ich das nicht wusste, dass die verklagt wurden, richtig heftig auf die Schnauze gelegt, weil ich da einfach mal so, weil mir das unklar war, warum das immer so gemunkelt wurde mit den Verkaufspreisen. Und habe ich mal einfach ganz genau nachgefragt. Und dann hieß es wirklich so, ja, frag mal lieber nicht weiter nach. Wir werden da total überwacht und so. Also es ist schon krass, wie schlimm das wohl bei Nintendo eingeschlagen hat, weil ich meine, man muss auch verstehen, dass eben die Märkte unterschiedliche Preise haben, und weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt böse Absicht war, diese künstliche Hochhaltung der Preise. Wenn man eben in Deutschland für Spiele 50% mehr bezahlt im Einzelhandel, dann würde ich das auch ausnutzen. Naja. Also ich glaube, sie haben wenigstens nichts dagegen gehabt, ja, dass die Preise so hoch waren, denn das bringt Schotter ohne Ende, ja. Jedenfalls haben sie mit dem N64 nicht so viel Schotter verdient. Das heißt, vielleicht an der Hardware schon, aber an den Spielen hat es nochmal wirklich gemangelt, auch wenn es sehr gute Spiele mit gab. Und dann kommen wir jetzt aber zu etwas, was viele denken, was vielleicht die Lebenszeit von dem N64 verlängern sollte, aber so war es eigentlich gar nicht geplant. Und zwar ist das dieses berühmt-berüchtigte... Pokémon! Ist das dieses berühmt-berüchtigte 64DD. Das war eine Erweiterung, die hat man... Auf das hat man quasi das N64 draufgestellt, das war dann drunter, man konnte da dann eine Diskette reinschieben, die war auch wieder ein proprietären Nintendo-Standard, hatte nochmal 64 Megabyte Speicherplatz pro Diskette, und man kann quasi sagen, das ist so eine Art Festplatte für das N64, denn man konnte drauf schreiben und man konnte auch davon lesen, aber es war halt eine Diskette. Und die PlayStation stand aber immer noch da mit ihren 660 Megabyte. Ja, aber die war nicht beschreibbar. Die eben bloß lesen. Keine Kreativität. Außer zu Hause am Rechner und die Spiele, die man aus dem Internet kontrolliert. Okay. Nee, aber Nintendo hat ja damit Werbung gemacht, dass das 64DD so viel Speicherplatz, wie man braucht, sogar noch vorm Launch, unendlich viel. Genau, und trotzdem war aber die Größe nicht größer als das normale Modul vom Nintendo 64, ja, was ja auch 64 aber Megabyte hat. Aber dieses 64DD und dass man es schon vor dem Launch irgendwie so ansprach, hatten wir ja vorhin, dass Yamauchi das auf seiner jährlichen Rede da auf der Space World genannt hat. Oh, wie toll, wir haben die CD jetzt schon besiegt, obwohl wir die Probleme überhaupt noch nicht gelöst oder sie begonnen haben. Das war eigentlich komplett in die Strategie des Nintendo 64 integriert und jeder sollte später dieses Ding haben und war nicht eine Lebenserhaltungsmaßnahme wie zum Beispiel das 32X, 32CD, 32XCD, 3, 4, 5 bei Segas toller Saturn-Konsole, wo dann das ganze Ding komplett kaputt gemacht haben. Und das zeigten dann auch die ganzen Titel, die für das DD erscheinen sollten, unter anderem Creator, Miyamotos damaliges Megaprojekt, man sollte eigene Welten erschaffen, als Demo wurde zum Beispiel was gesagt, wo man Dinos reinsetzen konnte, die bewegen konnte, rumlaufen lassen konnte und so weiter, Earthbound 64 wurde angekündigt, es wurden drei Zeldas angekündigt, Donkey Kong World, Fire Emblem 64, Banjo-Kazooie 2 und so weiter und so fort. Das Projekt wurde dann aber mehr oder weniger gecancelt und die ganzen Spiele wurden auf normale Module portiert, weil man wollte mit den halb fertig entwickelten Dingern natürlich noch Geld machen. So wurde Banjo-Kazooie 2 zu Banjo-Tooie, zwei der Zeldas wurden zu Ocarina of Time und Majora's Mask, wurden dann auf dem N64 rausgebracht. Das dritte wurde später als Master Quest auf dem GameCube, auf der Extra-CD, die unter anderem der Wind Waker Erstauslieferung beilag, rausgebracht. Man kann sie auch ab und zu noch im Sternekatalog billig bestellen, irgendwie. Das ist dann das Highlight, was sie wieder haben. Donkey Kong World wurde zu Donkey Kong 64 und Mario RPG 2, was sich auch noch in der Entwicklung befand, wurde dann 2001 letztendlich zu Paper Mario. Und Fire Emblem wurde komplett in die Tonne getreten. Trotzdem erschien das 64DD aber, und zwar 1999 in Japan, also drei Jahre nach Release des Nintendo 64. Und das Ganze war relativ kompliziert zu beziehen. Es gab auf der Homepage die Möglichkeit, das Teil zu bestellen. Und man konnte per Brief sozusagen Nintendo einen Brief schicken. Es gibt ja in Japan auch so einen Club, den Club Nintendo, Mario Club, keine Ahnung, wo man eben auch Werbebriefe bekommt. Dann gab es eben so einen Antwortbrief, wo man ausfüllen musste. Und dann hat man ein Abo abgeschlossen, wie ein Handyvertrag sozusagen. Man hat also gesagt, ich kaufe das 64DD und beziehe jeden Monat ein Spiel. Und das hat dann so und so viel gekostet und man hat also jeden Monat automatisch ein Spiel zugeschickt bekommen und deswegen gibt es natürlich auch genau so viele Spiele, wie es Monate gibt, wo dieses 64DD als Service angeboten wurde und das war ziemlich genau 2 Jahre, weil dann der Vertrag der ersten Abonnenten auslief und dann einfach nicht mehr genug Leute da waren, um das Ganze lukrativ zu halten. Und da kamen einige Spiele raus, zum Beispiel Creator, das war so ein Mario-Artist-Teil. Ja, es kam nicht wirklich einzeln raus, man splittete es dann für extra Kohle auf in 4 Mario-Artist-Spiele. Paint Studio, malen wie auf dem Super Nintendo, Polygon Studio, eigene 3D-Objekte erstellen, Talent Studio, wo man das ganze Zeug dann animieren, tanzen lassen konnte. Das hat Miyamoto auf der diesjährigen GDC-Keynote hat er Ausschnitte gezeigt und einige von den Ideen flossen dann später in die Mies. Und das Communication Kit, mit dem man über den Online-Service WentNet vom 64DD seine Sachen austauschen konnte. Das hat dann wahrscheinlich nochmal extra gekostet. Ja, dann gab es noch ein Expansion-Kit für das F-Zero-Spiel, wo man dann Streckeneditoren eingebaut hat und so weiter. Und 2001, also 2 Jahre später, wurde das Ganze dann eingestellt, weil es einfach die 1000 Abonnenten, die man hatte, das hat sich einfach nicht gelohnt. Sogar wenn man ein Spiel in 4 Titel splittet und so weiter. Was es aber gab und was auch wirklich fast jeder Nintendo 64-Besitzer besaß, war nämlich das Expansion Pack, sozusagen das zweite Zubehör neben dem 64DD, was auf jeden Fall für das N64 geplant war und womit man seinen Arbeitsspeicher um weitere 4 Megabyte erweitern konnte, also von 4 auf 8 Megabyte. Ich habe 2 davon. Ich weiß nicht wie, aber ich habe 2 davon. Aber nicht gleichzeitig. Nee, man konnte es. Ja, also es geht ja nicht gleichzeitig. Aber man hat es für manche. Da war diese Klappe da vorne am N64, die machte man auf und dann hatte man so ein graues Hebelding, aber man kann es zur Not auch mit einem Messer raushebeln, wenn man dieses Hebelding. Aber vorher hat. Vom Strom abstecken. Dann wurde das Original. Ja, du lachst. Dann wurde das Originalram rausgenommen und dann hat man dieses Ding mit dem roten Deckel reingesteckt. Das war zum Beispiel bei Majora's Mask wichtig und bei Donkey Kong 64 und Perfect Dark. Ja, ich habe mir damals Majora's Mask ausgeliehen und das Ding eingesteckt und bin dann vom einen Bildschirm auf den nächsten und dann ist das Ding gefreezed, weil das Expansion Pack, was da bei dem ausgeliehenen Spiel dabei war, kaputt war. Da musste ich nochmal zur Videothek und ein neues Expansion Pack besorgen, um das Spiel spielen zu können. Oh. Aber du hast es dann im Endeffekt doch durchgespielt, ne? Na, ich habe es nicht durchgespielt damals. Ich fand es dann nicht so toll mit Majora's Mask, obwohl ich es mir heute eigentlich gerne mal für die Virtual Console holen würde. Bist du heute eher so der Classic-Spieler, der eher auf Phantom Hourglass steht, oder? Das hört der Ivo gar nicht ganz. Eine andere Erweiterung, die es noch gab, ist das Controller Pack. Und zwar waren das die Memory Cards, wie man sie von der PlayStation auch noch mit kannte, denn da konnte man ja nicht auf CD schreiben. Beim N64 konnte man in den Modulen auch Speicherplätze speichern, in den Modulen selber. Wenn es dann eingebaut war. Manche haben sich das gespart und hatten nur diese Controller Packs, die dann 256 Kilobyte RAM hatten, das in 123 Pages aufgeteilt war und noch die Beschränkung auf 16 Speicherplätze hatte, wo es dann Third-Party-Dinger gab, die mehr Speicher hatten und so weiter. Der Vorteil war, dass man seine Daten mitnehmen konnte und irgendwie Speicherstände zu anderen Freunden mitnehmen konnte, zum Beispiel die Ghost-Daten bei Mario Kart 64. Und ich glaube, der zweite Bond-Shooter, der dann rauskam, der konnte auch nur auf das Ding speichern. Der hatte keinen eingebauten Speicher. Der zweite Bond-Shooter? Ja, es gab noch einen zweiten Bond-Shooter neben dem indizierten. War das der Morgen stirbt nie? Keine Ahnung. Ja, das doch, kann der sein. Der Morgen stirbt nie. Der war gut. Der war auch gut. Vor allen Dingen im Multiplayer. Ich habe auf jeden Fall so Controller-Packs besessen und die auch oft eingesetzt. Ich glaube, bei Turok musste man das auch, keine Ahnung, auf jeden Fall sowas. Es gab aber was ich auf jeden Fall habe, was wahrscheinlich auch fast jeder andere wieder hat, ist das Wumble-Pack. Mein Gott, das war noch Geräusche aus dem Jugendzimmer, gell? Höhepunkt im Jugendzimmer, sag 30 ich bloß. Mark hat das gekostet. 30 Mark. Also ich hatte es bei Lilith Wars dabei. Also es war mit das stärkste Rumble Pack, oder? Das war diese riesen Schachtel. Lilith Wars. Also als die im Regal stand und hinten, und die tolle Nintendo-Beschreibung. Eine unglaubliche Blablabla erwartet dich und nie dagewesene. Und vorne dick Wumble Pack included. Ja, und was war es? Es war? Und dann war es noch runtergesetzt, weil es schon länger draus war. Dann habe ich es gekauft. Ja, komm, sag mal, was es war. Das war ganz billig. Ja, da waren eigentlich nur zwei Kontakte von diesem Wumble Pack genutzt. Auch wenn es oben aussieht wie High-End, wo alle Kontakte sind. Da waren nur zwei genutzt für die beiden, für Plus- und Minusstrom. Und da war so ein Motor drin, der so ein Gewicht dran hatte, das nicht ausbalanciert war, das also auf einer Seite breiter war. Und das Ding hat das dann halt in Schwingung versetzt, wenn dieser Motor rotierte. Also so ein Carrera-Auto-Motor sozusagen, der da drin war. Ja, ich weiß bis heute nicht, was an dem so anders ist als an der PlayStation-Variante, warum dieses tolle, wie heißen die? Ich weiß jetzt gar nicht, mir fällt es nicht auf Anhieb ein, wie diese Leute heißen, die immer alle möglichen Wumbles verklagen und Immersion heißen die, ja, die haben doch Microsoft und Sony verklagt, weil sie angeblich Wumble-Patente missbraucht haben und Nintendo hat irgendwie sein eigenes Wumble. Ich sehe in den Entwürfen, wo man sich da angucken kann, keinen technischen Unterschied zwischen beiden Versionen, aber hey. Auf jeden Fall konnte man das Nintendo 64 einiges reinstecken, nicht nur das Expansion Pack, das DVD, sondern auch das Rumble Pack und das Controller Pack. Aber das wirklich Coolste, was man in den Controller des Nintendo 64 reinstecken konnte und was, glaube ich, wirklich zumindest mir Tränen in die Augen gezaubert hat, als ich noch jung war, war das Transfer Pack, mit dem ich endlich meine Pokémon auf dem Nintendo 64 spiele. In Farbe. Ich hatte sogar zwei. Weil sonst musste man immer die Dinger erst übertragen und dann neu übertragen und die Teams neu zusammenstellen. So konnte man die direkt abrufen. Das billigste Zubehör überhaupt. Hat natürlich noch extra 30 Mark gekostet, aber hey, das war's wert. Genau, so war das. Das wurde im Pokémon Stadium 1-2 benutzt, Mario Golf und Tennis zum Übertragen von Erfolgen und Perfect Dark hat das noch fürs Bonus Color-Version benutzt. Meinem Ernst, wer hat das für mehr als für Pokémon benutzt? Also ich habe das wirklich nur für Pokémon benutzt und mein Bruder und ich haben wirklich stundenlang gekämpft. Ich meine, heute wirkt es ein bisschen lächerlich, wenn man so zurückblickt und dann so, wie man sich darauf gefreut hat. Aber man konnte Pokémon auch auf dem N64 dann spielen in 2- bis 3-facher Geschwindigkeit und das war bei dem Namensspiel echt die Erlösung. Eigentlich ziemlich krass, dass wir bis jetzt Pokémon noch gar nicht erwähnt haben. Eigentlich ist Pokémon ja sozusagen das, was die Lebenszeit des Nintendo 64 mindestens um ein Drittel verlängert hat. Ja, warte mal. Denn es gab nicht nur dieses Transfer-Pack. Es kommt noch härter. Benjamin? Es gab noch das Microphone-Pack. Es gab ein Spiel, das hieß Hey You Pikachu. Das ist aber nur in Japan erschienen. Und da konnte man... Das war damals total gehypt in den einen Zeitschriften. Big N und so weiter. Spracherkennung, steuere Pikachu. Du stell dir mal ein kleines Sprache. Kind vor, wie das vor dem Fernseher sieht. Das sieht Pikachu auf dem Fernseher und strahlt. Ja, stell dir mich vor. Und dann sagst du, hey Pikachu, geh aus dem Weg, ja. Ich möchte jetzt den Sonnenuntergang anschauen. Und dann ist das aus dem Weg gegangen oder hat einfach nur geschrieben Pikachu und hat nichts gemacht, ja. Keine Ahnung, auf was das reagiert. Ja, aber das Kind hat sich trotzdem gefreut. So oder so, es war unglaublich. Und da war halt dieses Mikrofon-Pack dabei, wo man eingestöpselt hat. Und dann hatte man dieses komische Mikrofon mit diesem riesen, Dings da vorne dran. Ja, ich wollte einfach eigentlich sagen, dass Pokémon durch Pokémon Stadium, da gab es dann ein Bundle mit dem Nintendo 64. Es gab dann das Pikachu in Nintendo 64. Also Nintendo hat in Europa richtig krass es geschafft, durch Pokémon die Lebenszeit des Nintendo 64 zu verlängern. Und das Zubehör spricht eigentlich Bände dafür, oder? Ja, mein Gott, also bei mir hat das alles nicht so gelandet. Ich war begeisterter Pokémon-Spieler mit der ersten blauen Edition, glaube ich. Aber das N64-Zeug ist alles an mir vorbeigegangen, ne? Also... Du warst schon zu alt. Nee, ich spiele jetzt noch Pokémon, ne? Keine Ahnung, Vielleicht waren das naja, so die Naja, aber Jahre, es gab natürlich auch noch ein bisschen Zubehör. Es gab noch ein komplett schwachsinniges Zubehör, und zwar von Tetris 64. Und zwar gab es einen Herzschlagsensor. Man klemmte sich das Ding so ans Ohrläppchen und je nachdem, wie schnell sein Herz schlug, fielen dann die Steine schneller. Ich weiß nicht, ob es einen Pausemodus gab, aber den hätte man herbeiführen können. Jo, der braucht ein wenig, bis man versteht. Tja, dann gab es noch so ein paar obligatorische Zubehördinger, ne? Wie eine Angel oder so, was man sich auch in den Controller stecken konnte, ich weiß und nicht. Und irgendwie 1000 Third-Party-Zeug, das übliche Game Shark und die ganzen anderen Cheating-Devices. Es gab übrigens sogar für Rennspiele so ein Modul, was man reinstecken konnte, wenn man den Controller geneigt hat, lenkte dann sozusagen der Joystick. Also ein Ding, Motion-Sensor sozusagen, der aber auch von keinem Spiel offiziell unterstützt wurde. Und es hieß halt, ja, Nintendo hat davon den Controller eigentlich kopiert, jetzt den Wii-Controller, aber so war das eben damals. Auch wenn sich die Konsolengeneration so langsam zum Ende neigt, dann probiert man ja nochmal das Letzte rauszuholen, nochmal rauszuquetschen, was geht. Und sie haben es dann gemacht. Und wie macht man das in Japan? Man bringt neue Farben raus und jeder kauft sich die neuen Farben wie beim PS. In Japan bringt man vor allem eine Pokémon-Edition raus, die dann nochmal größer ist, ja, und in quietschbunten Farben. Und weiß nicht, wie oft sich das verkauft hat, aber das sieht ja so schrecklich aus, also... Das ist ja nur noch Plastik gewesen. Wir fanden das damals geil. Ich fand das total schrecklich. Das war Hammer. Ich fand, das war draufgeklatscht ohne Ende. Also. Zurück zu den 500 verschiedenen Farbvarianten. Halbdurchsichtig und so weiter und so fort. Ich habe blauen Controller, einen grünen Controller. Ich hab den original grauen Controller und einen halbdurchsichtigen Lila-Controller. Wahnsinn. Damit wäre alles gesagt. Und bei welchen geht der Analogstick noch? Beim Grauen und beim Lila. Hast du Mario Party gehabt? Und Blau ist total hinüber, mein lieber blauer Controller. Ich muss die mal auseinanderbauen und die Gehäuse wechseln, damit ich wieder einen ordentlichen Analogstick habe. Aber der Grüne geht noch halbwegs, aber das kommt halt von Mario Party. Da können wir ja gleich drüber reden. Mit Blasen an den Händen. Ich glaube, wenn man Freunde hatte, dann hat man denen sowieso immer den schlechtesten Controller gegeben. Ja? Weil wenn die da, was weiß ich, bei Mario Party die Kreise da drehen, ja, was ist der Blöde dabei? Ja, die meisten Freunde damals hatten wahrscheinlich selbst einen N64 und ihre eigenen Controller, die auch kaputt waren. Tja, man konnte ja mit dem Controller-Pack sogar die Speicherstände mitnehmen. Was kein Spiel benutzt hat. Eine andere Hardware, die es noch gab, war das IQ. Das war die N64-Hardware in einen Controller mit reingequetscht, mit Lüftungsstützen und allem. Wir haben dazu sogar einen eigenen Podcast, der 116. IQ Nintendo in China. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört euch den an. Naja, wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Nintendo 64 und deren Aufstieg und deren Fall geredet. Aber bevor wir jetzt euch Software empfehlen, die ihr vielleicht auf der Virtual Console spielen solltet oder die ihr bei eBay ersteigerten N64 dazu kaufen solltet, gibt's noch ein paar Verkaufszahlen. Denn wir müssen ja auch irgendwie belegen, ob jetzt das N64 wirklich erfolgreich war oder nicht. Wir haben schon am Anfang die Verkaufszahlen des ersten Tages gehört. Aber wie sah es denn dann im Endeffekt aus, Ivo? Ja, nach Ende der Nintendo 64-Ära 2002 standen wir bei 33 Millionen verkauften Konsolen im Vergleich die PlayStation. Ja, nochmal. Ist das eigentlich böse, wenn man PlayStation sagt? Nö, das hörst du meistens mal. Also das haben immer die doofen Kinder in meiner Klasse gesagt. Heute sagt okay, es aber, glaube ich, keiner mehr. Magnus, danke. Aber die PlayStation hat auf jeden Fall 102 Millionen Stück abgesetzt. Und damit ganz klar neue Maßstäbe gesetzt. Das Super Nintendo im Vergleich hatte 49 Millionen verkauft und das waren dann 16 Millionen mehr als das N64. Insgesamt also bisher die schwächste Nintendo-Konsole. Es wurden 400 Titel rausgebracht weltweit, davon circa 250 hier in Deutschland und 225 Millionen Spiele abgesetzt. Das letzte Spiel erschien 2002 mit Tony Hawk's Pro Skater 3. das bestverkaufste Spiel. Yeah, war Super Mario 64. Ja, mit fast das einzige Spiel, das man überhaupt kaufen konnte, wenn man sich ja N64 am Anfang gekauft hat. Mit 11,62 Millionen Stück. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man jetzt so Listen sieht mit Spielen, die sich über 1 Million Mal bei Nintendo verkauft haben. Und da kommt Super Mario 64. Darf ich mal kurz da einwerfen? Mhm. Wii Sports hat sich letzte Woche über 11 Millionen Mal verkauft. Also mit Ende der letzten Woche über 11 Millionen Mal. Ja, Wii Sports ist dabei. Ist zwar gebundelt natürlich mit der Konsole, aber trotzdem. Also na, Super Mario war ja auch ewig gebundelt mit der Konsole von Mario. Also 11,62 finde ich jetzt gar nicht so viel. Im Vergleich, das erste Mario-Boss hat sich 30 Millionen Mal verkauft. Ja gut, aber man muss ja das sehen. Also man kann ja quasi sagen, dass jeder N64-Besitzer Super Mario 64 mindestens schon mal in der Hand hatte. Wenn jetzt sogar schon 2 oder 3 Mal gekauft, wie ich jetzt. Ne? Also ist das Überspiel. Das Überspiel. Ja, ich habe es ja auch 2 Mal. Aber ein 3. Mal habe ich es mir dann nicht gekauft. Ach Ivo, das ist doch langweilig. Ach komm, alle guten Dinge sind 3. Mach mit, Gruppenzwang. Na okay, also Nintendo ist jetzt das erste Mal in dieser Generation nicht Marktführer. Das ist ziemlich fies eigentlich für die, und die haben ja, sind ja nicht nur nicht Marktführer, sondern haben sehr viele gute Beziehungen zu Drittentwicklern aufgegeben, haben natürlich sehr viele Innovationen gebracht, aber stehen wirklich vor einer, eigentlich sind sie schon mitten im Fall sozusagen. Überall werden sie totgeschrieben, Pokémon rettet die so ein bisschen, der Gameboy rettet die natürlich auch, darauf gehen wir. Man redet schon, oh, Nintendo ist bald am Ende, gleiches genau. Schicksal wie Sega, das dann später wird dann immer behauptet, oh, sie standen kurz davor, wie Sega zu enden. Genau, es berücksichtigt natürlich keiner, dass die Konsole in ihrer Produktion nur $99 am Anfang gekostet hat, also wahrscheinlich nach den ersten 2 Jahren in der Produktion nur noch $30, also nix eigentlich. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr abschweifen und vielleicht auch anderen KKKs vorweggreifen, gehen wir doch auf ein paar Spielempfehlungen ein. Bevor wir euch nun unsere Top 3 ganz kurz vorstellen möchten, möchten wir nochmal insgesamt eine Lobhudelei auf alle Nintendo 64-Spiele loslassen. Jetzt geht denn die Werbung es waren die besten los. Spiele. Also kauft, Leute. Wir brauchen noch so einen Kauf-mich-Button auf unserer Homepage. Nee, direkt also zu Nintendo N64 hatte wohl mit die besten Spiele und für mich jetzt jedenfalls bessere Spiele, also mehr bessere Spiele als jede andere Konsole bis jetzt. Also es gab derart viele Kracher, dass man sie schon gar nicht in der ganzen Fülle mit aufzählen kann. Aber wir möchten mal noch ein paar so mit rausstellen und ein wenig in Erinnerungen schwelgen. Also ein wenig heißt ein wenig in Erinnerung schwelgen, für die, die es nicht kennen. Ich habe mir mal eine ganze Liste von Spielen aufgeschrieben und mir ist da vor allem aufgefallen, dass es ebenso viele Multiplayer-Spiele gab wie Solo-Spiele. Das heißt, das N64 war ja schon mal ausgelegt auf Multiplayer und auf Party und dass da auch viele mit zusammenkommen können. Das hat sich ja in den Spielen mit niedergeschlagen, denn ganz viele Spiele waren einfach auch zu zweit oder zu dritt oder vielleicht sogar zu viert spielbar. Also Ivo, Mario Kart, komm, das beste Mario Kart. Ja, das beste Mario Kart, auch wenn alle sagen, oh, Super Nintendo-Version war besser. Die hatte diese tollen vorgerenderten Karts und die besten Strecken meiner Meinung nach und die Musik war auch. Also und im Vier-Player-Modus, wie geil war das Ballonabschießen? Man hat's doch gesehen, wie viele einzelne Bilder dieses eine Kart hatte. Also wenn da so die Kamera rumgefahren ist, gerade so wenn die Siegeszeremonie war, ja, hat man ja genau gesehen, so zack, neues Bild, zack, damals neues Bild. Boah, 3D-Grafik. Ja. Besonders wenn die Karts dann so rumgewirbelt sind, weil man irgendwo ausgerutscht ist auf einer Bananenschale oder auf so einem Schildkrötenpanzer, dann sind die ja so in 3D so. Das war schon ziemlich cool gemacht. Tja, Grafikblender, ne? Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann war da dieser Monitor auf Luigi, auf der Luigi-Strecke, wo so alle im 5-Sekunden-Takt zum Bild dargestellt. Ja, es hat auf jeden Fall seinen Charme. Aber ich glaube, es hat im Multiplayer super viel Spaß gemacht. Mario Kart 64. Genauso wie der indizierte Bond-Shooter, der ich auch im Multiplayer unglaublich gut war. Ich habe nur den gespielt und der war auch genial im Multi. Also der hat sozusagen den Shooter auf der Konsole salonfähig gemacht, hat sozusagen die Grundsteine für Halo gelegt und das ist auch einer meiner Lieblingstitel, aber genauso auch andere Shooter, die dabei sind, zum Beispiel Turok, dieser Dinosaurierjäger, der inzwischen auch in einer Neuauflage für die Xbox entwickelt wird, hat super viel Spaß gemacht. Wave Race und F-Zero waren die beiden Rennspiel-Favoriten von uns sozusagen. Hat im Multiplayer unglaublich viel Spaß gemacht. Hatte ich nicht, wobei aber was ich hatte, war Jet Force Germany von Rare. Absolut genial, aber ich habe niemanden gefunden, der mit mir Multiplayer gespielt hat. Oh. Fand keiner toll. fanden alle nur Mario toll. Aber Super Smash Bros., das war geil. Ja, manche sagen ja dazu, das wäre der Nintendo-Orgasmus schlechthin. Also nur, wir hauen alle Nintendo-Charaktere rein und jetzt mit Brawl nochmal mehr, ja. Das hatte sogar deutsche Sprachübersetzung, wenn auch sehr schlecht. Wähle deinen Kämpfer! Ja, geh in die Arena. Was ich noch ziemlich cool fand, war F-Zero X. Da ist F-Zero auch von quasi Pseudo 2-3D auf richtig 3D mitgegangen und das war der absolute, ja, auch wieder Grafikblender eigentlich nicht, also es war ja recht schlicht, aber es war halt dermaßen schnell und ich möchte keinen Japaner sehen, der das spielt, also ich weiß nicht, wie populär das da drüben ist, aber wenn die schon von Metroid Prime irgendwie schon, wenn es denen schon schlecht wird, sogar den Entwicklern, dann möchte ich nicht sehen, wie die bei F-Zero da dran waren. Oder von Super Mario Galaxy, ja. Aber Diddy Kong Racing war ja der Mario Kart Clone von Rare und der war eigentlich auch super. Er hatte halt unterschiedliche... Er war nicht besser. Die Strecken... Der war nicht besser. Ich fand es damals schwer, das Ding zu steuern. Mario Kart hatte eine ganz einfache Steuerung und hier war die irgendwie nicht so toll, eher träge, fand ich. Im Nachhinein habe ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt, als ich es dann 10 Jahre später gespielt habe. Aber ich find, das Geilste war halt, dass es noch Hovercraft und das Flugzeug hatte. Und das war echt geil, mit dem Flugzeug Loopings zu machen. Und man hat halt da irgendwo eine Aufgabe gehabt. Also es gab nicht nur so ein Grand Prix, fahr den durch und dann kommt man wieder auf den Stadtbildschirm, sondern es hat schon fast ein wenig eine Story gehabt und so einen Adventure-Charakter. Man konnte sich dann auch die Strecken auf so einer Lobby quasi auswählen. Also ich fand das schon ziemlich cool. Besonders diesen blauen Elefanten, der so halb indisch gesprochen hat. Was hat er immer gesagt? Ja, so ganz komisch, also einen ganz komischen Dialekt und das war doch so die Handschrift von Rare quasi, ja, dass sie da so einen ganz komischen Humor mit eingebaut haben. Und Mario Party dürfen wir nicht vergessen, bei den Multiplayer-Spielen, das hat Controllerleben gekostet, wie vorhin schon erwähnt. Aber unendlich viel Spaß gemacht und wir haben es unendlich gespielt, jedes Mal, wenn wir irgendwie zusammengesessen waren, Mario Party reingehauen und irgendwie den ganzen Nachmittag dann nur Mario Party gespielt und keiner wollte irgendwie was anderes spielen. Und wir haben sogar irgendwie Spielstände, die wir gespeichert hatten, weitergespielt und dann mussten die irgendwelchen armen Kerle damit Peach weiterspielen. Peach war schon immer der Lieblingscharakter von allen, oder? Naja, es gab aber auch einige Solo-Happen. Ich glaube, die meisten davon, also wir müssen die Spiele eigentlich gar nicht so aufzählen, aber ich glaube, Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask sind als allererstes zu nennen. Dann natürlich Super Mario 64, was wir gerade schon erwähnt haben, und Turok und Donkey Kong 64, auch beide jeweils in ihrem Franchise ganz groß dabei. Und Ivos Lieblingsspiel überhaupt, Lylat Wars, oder? Ja, Lylat Wars, das konnten 45 Minuten Durchspielzeit, aber irgendwie 10 Mal am Tag durchgespielt. Ja, vor allem mit dem Rumble Pack, ja. Wenn du da irgendwie in den Gegner reingekracht bist, also wirklich derb reingekracht, ja. Wenn das erste Mal richtig abging. Bloß hat sich das dann, entweder hat man sich nach und nach dran gewöhnt oder das hat immer weniger vibriert, hatte ich das Gefühl. Irgendwann war der Effekt weg. Und heute ist Rumble irgendwie nur noch so eine Nebensache. Damals war es wirklich was Neues und wirklich, Jetzt fragen bestimmt einige Hörer noch, welche Spiele von denen, die auf der Virtual Console erschienen sind, soll ich mir denn holen? Weil alle. Wir haben jetzt zum Beispiel Yoshi's Story, gab's ja in unserer Auflistung jetzt noch nicht, aber ist es ein gutes Spiel? Eigentlich können wir da wirklich sagen, alle Titel, die bis jetzt rausgekommen sind auf der Wii C, könnt ihr unbedenklich oder ohne Bedenken kaufen und auf jeden Fall zuschlagen. Die bis jetzt raus sind, sind wirklich absolute Oberhörner. Es sei denn, ihr habt Mario also schon zweimal. Ja, genau. Das dann habt ihr das jetzt einzige, auch Ocarina of Time schon dreimal. Wir haben jetzt noch unsere Top 3 zusammengestellt, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, glaube ich, bei den vielen Hochkarätern. Aber Ivo, was sind denn deine Top 3 auf Titel Platz 1, auf dem Nintendo 64? Zelda Ocarina of Time, danach Lylat Wars und dann Paper Mario. Paper Mario sollten wir übrigens noch in unsere Solo-Top hier aufnehmen. Benjamin, bei dir? Super Mario 64, der indizierte Bond-Shooter. Weil es einfach nicht nur, das wollte ich noch vorhin sagen, das ist einfach nicht nur ein Shooter, der hat's mit eingeführt, dass es quasi so eine Art Quest gibt, also dass man in dem Level verschiedene Aufgaben erledigen muss und man ist nicht einfach nur bis zum Ende gerannt und muss irgendwelche Keycards finden, dass man durch alle Türen durchkommt, sondern es hat ja wirklich auch mit den stärkeren Schwierigkeitsgraden richtig, war es richtig angenehm, das zu spielen und man hat immer neue Levelabschnitte quasi entdeckt. Also indizierte Bond-Shooter steht über allem. Und natürlich F-Zero X. Das war richtig geil zu der Zeit. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den Master-Schwierigkeitsgrad sogar gehabt, bis auf dem letzten Cup, wo es dann Zufallsstrecken gab. Also da ist jede Strecke, bei jedes Mal, wenn man den Cup angewählt hat, ist die Strecke neu zufällig berechnet worden. Und da hat mir der Master gerade quasi gefehlt. Aber ich hol's gerade nach, auf der Virtual Console. Wow. Ich habe keine Points. Ich habe auf meinem Platz 1 auf jeden Fall von der Spielzeit und auch von der Innovation, die auf mich ausgewirkt hat, den indizierten Bond-Shooter auch gewählt, weil das Spiel, da habe ich 200 Mark damals ausgegeben für die amerikanische Version. Mit den Billigblut-Effekten. Mit den Billigblut-Effekten und wurde. Dem tollen Intro. Und sind eigentlich nicht alle Spiele hier ab 18 im Endeffekt, die wir hier nennen, bis auf die neu gerateten? Weil die haben ja alle keine Freigabe. Ja, F-Zero und Zelda ist jetzt nachträglich von der USK geratet worden für die Virtual Console, aber alles andere. Ach so, weil es damals die USK noch nicht gab, meinst du? Die sind alle nicht freigegeben. Also ihr müsst alle 18 sein. Dann auf Platz 2 Perfect Dark, was nie offiziell in Deutschland erschienen ist, was aber auch wirklich mich sehr gefesselt hat. Leider Perfect Dark Zero auf der Xbox 360 dann nicht mehr so toll, aber egal. Und auf Platz 3 Turok. Ihr merkt also für mich, dass Nintendo 64 die Ego-Shooter-Konsole und ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit dem Analogstick zusammen und damit, dass ich zu der Zeit auch alle anderen Spiele eigentlich auf dem PC gespielt habe und Ego-Shooter gerne auf der Konsole. Sehr komisch eigentlich die Entwicklung, aber so war das. Naja, ich hoffe, ihr hattet jetzt oder ihr habt jetzt einen größeren Überblick über das Nintendo 64. Ihr schlagt jetzt nochmal in der Virtual Console zu oder importiert oder kauft euch einen N64 bei eBay oder sonst wo, Amazon Marketplace oder wo auch immer. Und ihr seid jetzt und achtet informiert. Darauf, dass die Controller noch okay sind. Genau, lasst euch da nicht übers Ohr hauen. Oder holst auf der Virtual Console und spielst mit dem GameCube-Controller. Das geht ziemlich gut. Ja, der GameCube-Controller ist der beste Controller aller Zeiten. Das ist richtig. Naja, aber da der WaveBird. Der WaveBird. Der WaveBird mit eingebautem Rumble, den es nicht gibt. Genau. Okay. Aber das ist das Thema für ein anderes kolossales Konsolenkompendium. Nach einem absoluten Marathon wisst ihr jetzt endlich alles über das Nintendo 64 und ich hoffe, es war nicht zu umfangreich. Wir wollten wirklich alles reinpacken, was wir für wichtig erdacht haben oder was wir für wichtig gehalten haben und ich glaube, jetzt wisst ihr Bescheid. In der kommenden Woche geht es bei uns feuchtfröhlich weiter, denn am 31. ist Halloween und wir machen am Donnerstag, also den Tag nach Halloween, dann unser Halloween-Special, denn an dem Mittwoch haben wir leider keine Zeit und dann nehmen wir am Donnerstag auf und am Donnerstag gibt's dann auch eine coole Halloween-Sendung rund um Castlevania. Wir stürzen uns also in die tiefen Dungeons des Schlosses von Dracula und schaffen es nicht, übers Wasser zu springen und sterben wieder. Anspielung an Simon's Quest. Also es geht ganz, ganz gruselig bei uns weiter mit einer Halloween-Party am Donnerstag. Vor allen Dingen ein bisschen lustig, eben auf Halloween ausgerichtet, kümmern wir uns ein bisschen darum, denn wir sind alle drei keine großen Castlevania-Fans, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber wir sind große Halloween-Fans und deswegen gibt's Kürbisse und Kerzen und Geister und so weiter. Am Sonntag gibt's natürlich trotzdem einen Podcast. Dann machen wir einen Videopodcast mit Magnus und Kürbis auf dem Kopf. Am Sonntag darauf gibt's natürlich trotzdem einen Podcast und zwar einen Podcast aus unserer beliebten Reihe Karrierefragen, wo wir einige VIPs oder einige bekannte Gesichter oder auch unbekannte Gesichter aus der Videospielbranche befragen danach, wie sie an ihre Jobs gekommen sind, wie sie in die Videospielbranche gekommen sind, ob sie daran Spaß haben, was sie machen und ob sie Tipps geben können, wie man das erreicht, was sie erreicht haben. Und da haben wir nächste Woche Sonntag eine sehr interessante Persönlichkeit, die zum Beispiel der Administrator von Nintendo.de ist. Oder der zum Beispiel der Administrator von Nintendo.de ist. Also jemand, der sehr einflussreich ist und ich glaube, der kann einige interessante Dinge verraten. Aber das nur das Programm der nächsten Woche. Wenn ihr euch zu Castlevania beteiligen wollt, könnt ihr das ganz einfach per Voicemail tun, oder Benjamin? Genau, ihr ruft unseren Skype-Account an. Das könnt ihr mit einem ganz normalen Telefon oder Handy, die 02385443384. Oder ihr nehmt das Programm Skype und ruft da den Account NintendoCast an. Genau, und dann seid ihr schon so gut wie in der Sendung. Ihr könnt uns natürlich auch eine Voicemail an info@nintendocast.de schicken. Am besten natürlich, wenn es zum Halloween-Special sein soll, noch bis Mittwoch, weil dann ist Halloween und nicht am nächsten Sonntag. Und Okay, in der nächsten Woche, wenn wir eine nicht so lange Sendung haben, gibt's auch wieder Tops und Flops, aber jetzt nach anderthalb Stunden solltet ihr, glaube ich, genug vom Nintendo-Cast haben. Deswegen eine schöne Woche, bis zum Halloween-Special am Donnerstag und dann am nächsten Sonntag Karrierefragen. Macht's gut. Bis dann, tschüss. Ciao.